geschickt in den Tod von den Reichen. Und jeder lässt zu, dass Türken und Slaven aus unseren Menschen machen ihre Sklaven. Das Verbrechen nimmt zu, Frauen gehen auf den Strich. Ja, für Drogen töten sie selbst dich. Tausende sterben im Park ganz allein. Sie geben sich den goldenen Schuss. Noch einmal ziehen sie sich die Nadel rein. Und dann ist für immer Schluss. Die Droge ist die letzte Rettung vieler. Doch die Bullen fassen nur die kleinen Dealer. Das Geschäft zieht seine Kreise bis in den Adel. Sie verwöhnen die Kinder der Nadel. Nein, sie stürzen die Kinder in eine tiefe Schlucht. In eine Welt voller Dreck und Drogensucht. Als es ist dein Ende, beginnst du mit dem Spritzen. Auf dem Grabstein steht dann Tod durch Fixen. Tausende sterben im Park ganz allein. Sie geben sich den goldenen Schuss. Noch einmal ziehen sie sich die Nadel rein. Und dann ist für immer Schluss, Schluss, Schluss.